Dialoge Seite 204. Machiavell: Wie sehr täuschst du dich doch, Montesquieu? Die einzige Rolle, die ich spielen will, die einzige Mission, die mir als katholischen Herrscher obliegt, bestünde ausgerechnet darin, der Beschützer der Kirche zu sein. Dialoge Seite 205. Sollte es aber das Unglück wollen, dass die Souveränität des Papstes angegriffen, dass der Papst aus dem Kirchenstaat vertrieben würde, wie man es so schön erlebte, dann würden ihm meine Bajonette zurückbringen und ihm dort, solange ich lebe, seinen Aufenthalt sichern.